Hörspielzeit auf NDR 3. Wir bringen heute ein Werk des griechischen Dichters Yannis Ritsos. Hanjo Kesting stellt ihn vor. Zweimal innerhalb der letzten 20 Jahre, 1963 und 1979, ist der Nobelpreis für Literatur an Lyriker aus Griechenland verliehen worden, an Yorgos Seferis und Odysseas Elitis. In beiden Fällen stieß die Entscheidung der schwedischen Akademie auch auf erbitterte Kritik innerhalb und außerhalb Griechenlands und besonders vernehmlich nach der zweiten Preisverleihung. Die Akademie, so hieß es, habe mit ihrer Tendenz zu eher konservativ-unpolitischen Entscheidungen wieder einmal dem altväterlich geweihten Seherwort den Vorzug gegeben und einen politisch engagierten und fast lebenslang verfolgten Dichter übergangen, der aber zweifellos der größte lebende Lyriker seines Landes sei, Yannis Ritsos. Und gern wurde in diesem Zusammenhang ein Aufsatz von Louis Aragon zitiert, der 1971 in den Lettres Françaises erschien und in dem Ritsos als der größte lebende Dichter der Welt bezeichnet wurde. Die Diskussion über die richtige Nobelentscheidung soll hier nicht weitergeführt, Ritsos nicht gegen Elitis ausgespielt werden. Denn mag bei der Entscheidung der Stockholmer auch ein ideologisches Moment im Spiel gewesen sein, die Scheu nämlich, mit Ritsos einen Altkommunisten und Lenin-Preisträger auszuzeichnen, so ähnelt diese Diskussion selber doch schon einem leeren Ritual und verrät etwas von der bedenklichen Neigung, komplexe poetische Werke ausschließlich oder vorwiegend unter dem Aspekt progressiver Inhalte zu würdigen. Ritsos ist auf eine so prekäre, weil selber ideologisch operierende Apologetik nicht angewiesen. Seine Größe als Lyriker ist unbestritten, wenn ihr auch sein internationaler Ruhm nicht ganz entspricht. Ritsos teilt das Schicksal der gesamten griechischen Literatur außerhalb der Landesgrenzen relativ wenig bekannt zu sein. Denn Griechenland ist ein kleines Land und nur wenige Ausländer sprechen seine Sprache. Lyrik ist überdies kaum angemessen übersetzbar und verspricht auch keine kommerziellen Erfolge. Dennoch sind die Gedichte von Ritsos inzwischen in 24 Sprachen übersetzt worden. 8-mal stand er auf der Vorschlagsliste für den Nobelpreis. Und andere, vielleicht berühmtere Kollegen, nicht nur Louis Aragon, auch Pablo Neruda, Nazim Hikmet und Ilja Ehrenburg, haben mit oft überschwänglichen Worten über ihn geschrieben. Aber Ritsos gehört nicht nur zu den Großen, sondern auch zu den produktivsten Lyrikern der Gegenwart. Mehr als 50 Gedichtbände hat der heute 73-Jährige veröffentlicht. Schließlich haben die Vertonungen einiger seiner Gedichtzyklen durch Mikis Theodorakis ihm und seinem Werk im eigenen Land eine breite Popularität eingetragen, von der man sich in Westeuropa nur schwerlich eine Vorstellung machen kann. Durch diese Vertonungen kennt fast jeder Grieche einige von Ritsos Gedichten, selbst wenn ihm der Name des Autors unbekannt geblieben ist. Yannis Ritsos wurde am 1. Mai 1909 in Monemvasia im südlichen Peloponnes geboren, als Sohn einer großbürgerlichen Familie, deren sozialen, dann auch psychischen Ruin er in frühen Jahren erlebte. Die Mutter und der Bruder starben an Tuberkulose, der Vater und eine Schwester endeten im Wahnsinn. Im Verfall seiner Familie entdeckt der junge Ritsos, der schon mit 8 Jahren seine ersten Gedichte schreibt, die Symptome einer absterbenden Gesellschaft. Auch er selber erkrankt an Tuberkulose und verbringt mehrere Jahre in Sanatorien. Dort liest er die Schriften der kommunistischen Klassiker und begeistert sich für die Verheißungen der Oktoberrevolution. 1931 schließt er sich, erst 22-jährig, der kommunistischen Bewegung an. 3 Jahre später erscheint sein erstes Buch, der Gedichtband Traktor, der schon im Titel das sozialistische Aufbaupathos der ersten 5 Jahrpläne beschwört. Mit seinem 3. Gedichtband Epitaphios, einer Totenklage auf die in einem Streik in Saloniki erschossenen Tabakarbeiter, gerät er zum ersten Mal in Konflikt mit der Staatsgewalt. Das Buch erscheint 1936, im Jahr der Errichtung der Militärdiktatur des Generals Metaxas und wird zugleich verboten. Die letzten greifbaren Exemplare werden von der Polizei öffentlich vor den Säulen des Zeus-Tempels in Athen verbrannt. Ein Vorgang, der sich in anderer Form 30 Jahre später wiederholt, als die Vertonung dieses Gedichtzyklus durch Theodorakis von der Militärjunta des obersten Papadopoulos verboten wird. Noch einmal muss Ritsos Ende der 30er Jahre ein Sanatorium aufsuchen. Inzwischen ist er ein in ganz Griechenland berühmter Dichter, vor allem durch seinen Gedichtband »Das Lied meiner Schwester« von 1937. Nach seinem Erscheinen widmet Kostis Palamas, Griechenlands größte literarische Autorität in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, dem 29-Jährigen ein enthusiastisches Gedicht, das in der Zeile gipfelt: Wir treten zur Seite, Dichter, damit du vordringst. Danach bricht ein Jahrzehnt der Verheerung über Griechenland herein, mit dem Überfall von Mussolinis Italien, mit Weltkrieg, deutscher Besatzung und einem unvorstellbar erbittert geführten Bürgerkrieg. Rizos schließt sich den Partisanen der kommunistischen Resistance-Armee an, die er als Dichter in seinem Zyklus Nachtwachen verherrlicht. Nach der Niederlage der Linken im Bürgerkrieg wird er von den neuen Machthabern auf die Verbannungsinseln Makronissos, Jaros, Limnos und Aios Estratios deportiert. Dort entstehen unter anderem die Tagebücher der Verbannung, die Rizos erst 25 Jahre später publiziert und über die er in einer Anmerkung schreibt: Diese Gedichte wurden im Konzentrationslager Makronissos geschrieben. Es war im August und September 1949. Ich gehörte noch dem Verbandenbataillon B an, in dem die Inhaftierten unter den entsetzlichsten Verhältnissen lebten. Die Manuskripte blieben zunächst in Flaschen verschlossen, in der Erde vergraben. Im Juli 1950 wurden sie ausgegraben. Auch diese Erfahrung wiederholt sich knapp 20 Jahre später, als Rizos nach dem Militärputsch der Obristen erneut auf die Inseln deportiert wird. Nun heißt es in dem Gedicht Herakles und wir, unsere einzigen Urkunden drei Worte, Makronissos, Jaros und Leros. Und wenn euch unsere Verse eines Tages ungeschickt erscheinen, denkt nur daran, dass sie geschrieben wurden unter den Augen der Wächter und mit der Lanze immer in unserer Seite. Rizos ist ohne Zweifel ein politischer Dichter. Aber man scheut sich, diese Charakterisierung auf ihn anzuwenden, weil sie missverständliche Assoziationen zum politischen Protestgedicht hervorruft, wie wir es aus Westeuropa kennen. Nichts könnte falscher sein. Man findet bei Rizos auch ein heroisches Pathos der Freiheit, etwa wenn in einem Schlüsselgedicht mit dem Titel Elementares die Zeilen stehen: Ist es der Tod, ist er immer an zweiter Stelle, an erster ist immer die Freiheit. Und dennoch ist Rizos das strikte Gegenteil eines idealistischen Dichters. Das Politische vermittelt sich bei ihm immer über seine Beziehung zur gegenständlichen Welt, die er reduziert auf die Archaik der einfachsten Elemente. Ihnen, dem Stein, dem Licht und dem Meer, den Bergen und Flüssen, den ausgetrockneten Zisternen und verwaisten Ölbäumen, dem Brot und der Olive auf kahlem Tisch, verleiht er im Wort eine fast schon magische Kraft. Die Dinge stehen bei ihm in einem klaren, deutlichen Licht, das selber gegenständlich ist und den Dingen durch die Anrufung im Wort wie von selbst ihr Geheimnis entlockt. Aber den Dingen wird kein Geheimnis beigelegt und die Gegenstände der Natur dienen nicht als Metaphern dem Ziel poetischer Überhöhung. Durch sie spricht Rizos vom Elend und der Mühsal der Menschen. Er liest aus ihnen auch die Spur des Mythos heraus, etwa wenn er die Landschaft seiner Kindheit in Lakonien beschwört und die Geschichte seiner Familie mit der Tragödie der Atriden in Beziehung setzt. Aber der Mythos ist hier nicht, wie üblich, abstraktes Symbol und Träger höherer Bedeutung, sondern er beschreibt die elementare Gemeinsamkeit geschichtlicher Erfahrung. Bei Rizos gibt es nichts als die Dinge selbst und ihre sich ständig wandelnde Beziehung zum menschlichen Bewusstsein, und zwar noch vor aller sprachlichen Realität. So ist die Beziehung dieses Dichters zu den Gegenständen der Welt und zu seiner Dichtung eine durchaus tragische, denn sie könnte auch jederzeit in Schweigen münden. Rizos selber schrieb: Auf die Gefahr hin, literarisch zu klingen, würde ich sagen, dass der Dichter von heute seine Sätze nach dem Modell des Schweigens baut. Ein Satz, der in knappster Form eine materialistische Ästhetik entwirft und der zugleich deutlich macht, dass Rizos der politische Dichter des zeitgenössischen Griechenland eng mit der Avantgarde der modernen Poesie zusammenhängt. Hören Sie nun Milos geschleift von Yannis Rizos aus dem Griechischen von Hubert Witt als Komposition für Sprechstimmen, Singstimmen und Instrumente, realisiert von Heinz von Kramer. Knochige Alte. Einsame. Sklavinnen in der Fremde. Aus ihrer Heimat geraubt. Sitzen am Söller. Nahe Mitternacht. Frühling. Zusammengedrängt an der Mauer. eng aneinander gedrängt, in schwarzen Kleidern, schwarzen Mantillen, die Geburten der Nacht, die Gespenster. Sie sehen nicht das Meer und nicht die Sterne. Zögernd fangen sie an zu reden, stockend, als wären ihnen auch die Wörter entfallen, und kehrten soeben wieder. Sie halten sie auf der Zunge, schmecken sie mit dem Speichel und wissen nicht, sind es die gleichen, sind es andere. Öfter zaudern sie, halten ein. Als kaust du Weiches, ein Bröckchen Brot. Und plötzlich stößt dein Zahn an einen Stein. Oder einen Besenstielsplitter. Du spuckst den Bissen auf den Handteller, prüfst ihn mit dem Finger der anderen Hand. Nichts. Nur Brot. Du nimmst den Bissen von neuem. Schluckt ihn. Er schmeckt. Vielleicht tun sie es so. Man sieht's nicht. Nacht. Ihre Hände führen sie unablässig zum Munde. Vielleicht, um einen Spalt zu schließen an anderer Stelle. Unsichtbarer. Wie sagt man? Der Seele. Vielleicht soll nur die Herrschaft nichts hören, die drin im Hause schläft. Vermutlich alte Frauen von Milos. Jene, von denen gestern und früher der alte Thukydides sprach. Da, wie er sagte, im dritten Jahr aus Athen Philokrates, Sohn des Dineas, kam. Mit vielen Schiffen. Und die Insel schleifte bis auf den Grund. Und brandschutzte Häuser und Kirchen. Und gab alle Männer ans Messer. Greise, Junge und Säuglinge. Und raubte die Frauen und Sklavinnen. Alte, Jungvermählte, Mütter und Mädchen. Ja. Sie stammen von Milos. Jetzt auf fremder Insel. Sklavinnen. Einsame. Leise redend am fremden Söller. Mählich rascher. Klarer. Doch immer leise. Kälter geworden. Der Sommer säumt. Es schlägt die Uhr in der Kirche. 12 hat's geschlagen. Mitternacht. Still, sonst hört man uns drinnen. Zusammengedrängt, bis der Tau uns beschlägt. Wie seltsam die Uhr schlägt, und wir zählen von Anfang 2, 3, 5, 9. Sie schlägt. Und wir hören, wie seltsam sind denn, dass wir die da reden. gab es Milos und gab es uns und haben wir Hände und wir regen die Hände und erinnern uns, erinnern sich denn die Toten und reden sie und öffnen und schließen die Augen. Hat der Schlaf uns befallen, Jahre um Jahre, und wir sahen sie im Schlaf, und Schlaf, er nahm sie uns wieder. Ein Ort, nicht Traum und Erinnern, eine Insel war's, klein wie ein Fingerring. Wie viel besaßen wir nicht und wie viel kannten wir nicht. Storch, der nächtens floh und ließ seinen Kot auf dem Schornstein. Wir aber blieben stumm. Mühsal waren die Worte. Der Ort wurde enger. Größer wurde das Schweigen. Und mitten im Schweigen fühlten wir uns geborgener. Geborgener auch der Stein in der Hauswand und der Stuhl nahe beim Fenster. Mal arme Schlechter, mal schlechter und immer schlechter. Aber das Brot fehlte dennoch nie ganz. Wir zählten die Bissen, wir maßen die Luft, heimlich atmend über dem Bett des Kindes. Und zählend vergaßen wir, stopften die großen Socken Stich für Stich. 5, 7, 23, 26, 32, 45 hegten uns selber in Schlaf. Er umfing uns auf dem Schemel, wir ließen den Kopf sinken. Dann schreckten wir wieder hoch, wir machten die Augen auf und hielten im Zählen inne. Viel zu groß war die Socke. So groß wie ein leerer Hafen. Du flickst und das Loch wird größer. So wie das Aug des verborgenen Einäugigen, das dich nicht sehen soll. Und du hast Angst. Du wirst mit der Spitze deiner Nadel seinen Augapfel treffen. Wir haben uns geplagt, auch in den Nächten. Wir wussten nicht, war der Mond, noch fragten es uns. Jetzt erst dachten wir daran. Wenn es wehte, wir wussten's, den Wind, den hörten wir. Manchmal verfing sich seine Jacke draußen am Nagel, in der Wand, dort bei den Knoblauchsöpfen, oder sie verfing sich am Schlüssel. Wenn er verstummte, hielt er noch für Augenblicke unsere rechte Hand in der Luft und der Flausch der Decke fiel weich wie die Mähne des Pferds, das heimkehrt in seinen Stall. Hatte nicht Zeit, es scherte uns durchs Haar zu ziehen, sehen die Tauben und Hühner in den Spiegel. Doch überraschte uns, als wir entdeckten, dass die Ärmel an den Händen der Männer ganz nass wurden am Bund, als sie sich wuschen im Hof. Und wir spürten, hätten sie uns damals berührt, sie hätten Armringe aus Frische an ihren Händen gehabt. Und wir spürten die Frische auf unseren Rücken. Wie seltsam, mein Gott, ein Wunder die Welt, zwei nasse Ärmel. Und wieder eines Tags, als wir einen großen Maiskolben entblätterten. Blatt um Blatt. Große Blätter Blatt und feste. Blieb uns der Mund offen stehen. Der Maiskolben lachte. Mit tausend Zähnen übereinander von Sonne vergoldet. Und auf dem Berg, bei der Ziegelei, rief es: Joji! Joji! Wir bargen den Mais an der Brust und bissen nicht hinein. Weinlese, Reden beschneiden, Bewässern des Äckerchens, die Wäsche am Fluss, Scheuern des Hauses, Bügeln. Und draußen vom Haus, wenn es Abend wird, ein ruhiger Abend, Frühlingshaft. Und plötzlich, hallend vom Meer, über dem flüsternden Wasser, eine einsame, glasklare Stimme. Die feste Stimme des jungen Fährmanns. Einen Augenblick lang in der Luft versteinert und dann zu verfließen, aufgesaugt von der Stille, wie von Löschpapier. Und wir dort im Dunkeln über dem Bügeleisen mit lächelnder Bitternis versuchen, auf dem Löschpapier die verwirrten Lettern zu deuten. Wir, die nicht einmal die Seiten entwirren können und die nicht genügend sehen, denn gar zu schwach flackert der schmale Mond überm Hufeisen des Strandes. Schwach, schwach schimmert das Mondchen hinter dem Fensterglas. Weit, als hielte man uns fern von der Welt. Wir brannten die Lampe an. Überfiel uns, dann kam das andere, noch schwerer. Du wirst verjüngen.